Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich sitze hier in der Bütt, ihr seid da, das ist schön. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, offenes Talk Radio, offene Telefontalkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wie immer unsere Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nathalie ist die erste, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nathalie. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe da ein kleines Problem. Und zwar geht es darum, dass ich seit gut 2 Monaten einen netten Typen kennengelernt habe. Und die Leitung ist so komisch, so dumpf. Du hast vor 2 Monaten einen netten Typen kennengelernt. Richtig, genau. Ich gratuliere. Ja, danke. Das ist auch alles sehr, sehr schön. Wir verstehen uns wirklich total prima und haben die gleichen Interessen. Aber da ist ein Problem. Und zwar in sexueller Hinsicht. Erzähl. Ja, das sieht so aus, dass wir eigentlich super schön Sex zusammen haben, aber auf der normalen Ebene. Das heißt, in Anführungsstrichen, Blümchensex läuft total klasse ab. Aha. Alles andere, was ich eigentlich auch noch sehr schön finde oder finden würde, denke ich mal, brauche ich gar nicht ansprechen, er dreht er mir den Hals um. Was? Dreht er dir den Hals rum, wenn du das ansprechen würdest? Genau, denke ich mal. Also du wirkst so ganz zart und eine freundliche junge Frau, aber du bist eine Hardcore-Lady. Hardcore-Lady. Auf was stehst du? Sag's im Klartext. Auf was stehst du? Was möchtest du? Möchtest du durchgepeitscht werden oder was? Nein, um Gottes Willen, so weit brauchst du nicht gehen. Also ich habe eine Beziehung nebenher laufen. Ach, das auch noch? Mit dem ich dieses auslebe. Ja, was ist denn dieses? Dieses fantastisch Schöne halt. Das heißt also, beim Sex benutzen wir ein Dildo. Wir benutzen Liebeskugeln. Ja. Er befriedigt mich auf einer ganz anderen Art, wie ich das von meinem Partner her kenne. Lass mich mal eben kurz einhaken mit den Liebeskugeln. Das ist, finde ich, immer ein sehr interessantes Thema. Du benutzt du benutzt beim Sex Liebeskugeln. Die man ja überall so kaufen kann, in Sexshops, ne? Genau. Ganz normale Kugeln. Was machst du während des Sexes mit den Liebeskugeln? Oder was macht ihr? Ja, er benutzt diese Liebeskugeln bei mir und das gibt halt ein Gefühl der Zufriedenheit. Also er führt die Kugeln ein. Ja, genau. Und es gibt gewisse Spielchen mit der Hand, mit dem Penis, mit der Zunge und so weiter, während die Kugeln eingeführt wurden. Ja, genau. Klingt interessant. Ja. Also und Dildo, Liebeskugeln. Also es geht so in die Richtung Sexspielzeug, ne? Ja, was du bevorzugst. Das ist keine SM-Praktik oder irgendetwas sowas. Nein. Ja, das Problem ist, ich habe aber ein super schlechtes Gewissen, weil ich diesen netten Typen nicht verlieren möchte. Mhm. Also diese Nebenbeziehung, das ist so eine reine Sexgeschichte, die da läuft. Genau. Weiß denn, vermutlich wohl nicht, dein neuer Liebhaber von dieser Beziehung? Um Gottes Willen. Würdest du denn sagen, dass du mit diesem Neuen, mit dem du 2 Monate jetzt zusammen bist und fantastischen Blümchensex hast, ist das jetzt dein richtiger Freund? Ist das eine Beziehung schon? Ja, kann man so sagen. Kann man sagen. Und trotzdem gehst du schon fremd. Mit Liebeskugeln und Dildos und sowas. Genau. Das ist nicht die feine englische Art, Nein, ne? Ist es nicht. Und ich möchte ja auch eigentlich eine Lösung finden, wie das Ganze ein Ende hat oder haben soll. Wie viele Mal hast du denn jetzt schon in den 2 Monaten, während du eigentlich frisch verliebt bist, schon deinen Liebeskugelsex gehabt? 2, 3 Mal. Hast du denn deinem Freund, also deiner Beziehung, jetzt dem Neuen, mal so eine Andeutung gemacht, dass du das gerne mal versuchen möchtest oder auch einbeziehen möchtest in eure Sexualität? Nein, habe ich nicht. Aber du meintest doch gerade, er würde dir den Hals umdrehen, wenn du... Wie kommst du auf die Einschätzung? Ich schätze ihn einfach so ein, dass er mir einen Vogel zeigt und wie bist du denn drauf und lass kannst abhaken. Gerade im Bereich Sexualität kann man sich oft sehr täuschen bei Leuten, die so nach außen hin sehr normal wirken und sehr konventionell und vielleicht das im ersten Moment auch sind. ahnt man manchmal gar nicht, was da noch unten unter der Decke schlummert. Ich würde das mal ganz vorsichtig, ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, was du da vorschlägst, das ist ja nichts, nichts Abartiges oder so. Nein, aber das ist es ja auch, finde ich ja eigentlich auch. Ja. Aber ich denke mal, dass er nicht so drauf ist. Ja, ich denke, wenn ich ihm das sagen würde, ja, glaube ich, dass ich da mehr kaputt machen würde als alles andere. Ja, aber du bist ja unzufrieden. Du bist so unzufrieden, dass du nebenher, obwohl du frisch verliebt bist, schon einen Typ hast, mit dem du diesen Sex praktizierst. Das ist ja nur auch keine Sache, die auf Dauer gut gehen wird. Also solltest du das auf jeden Fall, den Versuch unternehmen mit deinem Freund, den du jetzt kennengelernt hast und den du magst. Du bist ja auch irgendwie verliebt in den, ne? Ja, natürlich. Ja, das auf jeden Fall zu thematisieren. Und ihn, du bist ja nun ein bisschen erfahren auch mit diesen Sachen, ihn allmählich daran zu führen. Zauber doch mal deine wunderbaren Liebeskugeln irgendwo so aus dem Kästchen, wenn ihr so bei der Sache seid und bring ihn ein bisschen näher und zeig ihm das mal und so. Ich denke mal, das ist die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ob er das auch toll ja findet. Da hast du recht, ich gebe dir ja auch recht. Genau. Aber ich könnte natürlich auch das Ganze jetzt irgendwo kaputt machen, ne? Wenn er jetzt reagiert und sagt, sag mal, wie bist du? Aber du bist auf dem besten Wege, nein, Nathalie, du bist auf dem besten Wege, das überhaupt alles kaputt zu machen, indem du nebenher deine Sexbeziehung laufen lässt. Ne? Finde ich, das ist viel, viel, viel gefährlicher, was du im Moment betreibst. Ja. Vielleicht explodiert dieser junge Mann ja auch und denkt, wow, ist das eine scharfe Braut, die Nathalie. Hätte ich gar nicht von der gedacht. Vielleicht erzählt er seinen Freunden ja auch, die ist ja ganz süß, das ist so eine Blümchensextante. Ich traue mich gar nicht, der zu sagen, dass ich mal ein bisschen härter an die rangehen würde. Vielleicht ist das ja ganz genauso und ihr beiden schweigt. Ich denke mal, ich würde es merken. Ach, ich denke mal schon, ich würde es merken, wenn er ein bisschen anspielen würde oder so. Ich meine, so ein bisschen habe ich ja auch schon mal versucht und da ist er auch irgendwo gar nicht drauf eingegangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Du musst es ausprobieren und du musst es ihm vorschlagen und mach es mit deiner weiblichen Intuition, führ ihn allmählich ran und vielleicht klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann muss man weiter gucken. Ja, alles klar. Alles Gute. Ich werde deinen Tipp annehmen. Ja. Dir auch. Tschüss, Nathalie. Tschüss. Also wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Morgen haben wir ein schönes Thema. Morgen will ich mit euch reden über peinliche Personen, über peinliche Persönlichkeiten. Das kann sein, vielleicht die Ehefrau, die sich nicht wäscht und ihr euch schämt, mit der Ehefrau irgendwo hinzugehen, weil die so ein bisschen immer stinkt oder so. Aber ich würde auch gerne mit euch über prominente Persönlichkeiten reden, die ihr peinlich findet. Vielleicht Jenny Elvers oder Nadel oder sowas. Morgen heißt das Thema peinliche Personen oder Persönlichkeiten. Hendrik, 25 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Hendrik. Ja, hallo. Ja, eine klare Leitung, das ist sehr angenehm, ich höre dich gut. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich das Problem habe, dass ich mich sexuell zu Lebensmitteln, also mit Sex mit Lebensmitteln hingezogen fühle. Entschuldige jetzt, wenn ich jetzt erstmal wieder ein bisschen lache. Wir haben ja das große Highlight gehabt vor ein paar Monaten, dass jemand, dass mir ein Mann erzählt hat, dass er eine erotische Beziehung zu seiner Heimorgel hat. Zu einer was? Heimorgel. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt. Was das konnten wir uns alle nicht vorstellen. Ich habe auch erst gelacht, aber es wurde hinterher sehr ernst und es war alles sehr nachvollziehbar. Deswegen sei es erstmal nicht böse, wenn ich ein bisschen schmunzel, weil es klingt ja schon ein bisschen schräg. Also, Sex mit Lebensmitteln. Was genau ist es? Ja, also es ist, fing, sage ich mal, an, als ich so in meiner frühen Jugend mit 12 hatten wir mal eine Katze zu Hause. Mhm. Und wenn man die dann mal so gefüttert hat und mal so die streichelt hat und Finger hingehalten hat, dann hat die halt diesen Finger so abgeleckt. Und du bist eine Katze, ja, kein Lebensmittel. Nein, und dann habe ich halt mir halt so ein Joghurt über die Eiche gegossen. Mhm. und die Katze hat das dann halt auch abgeleckt. Das Ganze habe ich dann auch noch 2-3 Mal gemacht. Und es hoffentlich dann sein gelassen. Ja. Ja, und dann habe ich halt angefangen, diese zum Beispiel Früchte zu nehmen und die auszuhöhlen. Mhm. Und halt in meiner Jugend halt diese diesen Früchten sozusagen mich zu befriedigen. Ja, was für Früchte? Melonen? Zum Beispiel. Melonen, ja. Was noch? Was kann man noch machen? Eine Kirsche geht ja schlecht. Wie bitte? Das ist ein Scherz, denn die Kirsche ist natürlich zu klein. Achso, ja, das ist ein bisschen klein. Ja, was denn noch außer der Melone? Ja, also ich habe es auch immer ganz gut gefunden, so mich mit also so Lebensmittel überhaupt auf der Haut zu haben. Ja, was denn von Lebensmittel? Zum Beispiel, wenn ich mich selbst befriedigt habe, dass ich dann zum Beispiel mal irgendeinen Joghurt oder einen Pudding oder irgendwas oder Marmelade oder sowas mich mit eingerieben habe. Aber mein eigentliches Problem ist eigentlich nicht das jetzt, also das war jetzt nur die Vorgeschichte. Mhm. Also mein eigentliches Problem ist halt, dass ich irgendwie nie eine Freundin während der Jugend hatte und erst so ab 23, 24 meine erste Freundin hatte. Ja, immerhin. Ja, und hast du jetzt im Moment auch eine? Nee, im Moment habe ich keine Freundin. Ja. Und es war halt so, dass ich halt diese Freundin habe ich erstmal ganz normal kennengelernt. Mhm. Und es lief auch erst alles relativ normal, weil ich mich zurückhalten konnte. Mhm. Nur, wir haben auch normal Sex gehabt, es war auch mein erstes Mal mit dieser Freundin. Mhm. Und dann ging das halt los, dass ich sie mal so mit so einem Pudding bekleckert habe, wenn wir am Tisch saßen und das dann schon so ein bisschen erotisch fand. Ja. Und dann habe ich halt nachher, vielleicht war es ein bisschen vorschnell von mir, von ihr verlangt, dass sie sich mit solchen Sachen halt einreibt und sich selber befriedigt mit zum Beispiel mit Bananen, die halt noch die Schale haben und, ja. Oder mit irgendwelchen anderen Lebensmitteln. Also ich verstehe schon. Wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie dachte halt erst, das wäre so ein Spielchen halt, was man sich mal so ausdenken würde. Mhm. Nur sie hat halt gemerkt, dass bei mir dieser Drang halt vorhanden war. Mhm. Und ist denn die Beziehung auseinandergegangen, deshalb, weil ihr da nicht so recht zueinander kamt? Ich habe mich halt nachher als krank abgestempelt und als Verrückter und hat es auch verbreitet. Ich bin deshalb umgezogen und habe meinen Job gewechselt. Wieso? So krass? Ja, also ich konnte mich bei meinen Freunden nicht mehr blicken lassen. Oh Gott, was hat die denn da erzählt? Ja, die hat mich halt darüber lustig gemacht. Ja, und deshalb bist du umgezogen? Ja, ich hatte keine großartigen Verbindungen zu meiner Familie und wohnte halt schon länger allein und hab mir dann halt... Und gesagt, hast dich dann so geschämt? Ich habe mich halt beworben in der Stadt, die so... Also du hast dich sehr geschämt deshalb. Wie bitte? Du hast dich sehr geschämt deshalb. Ich habe mich sehr geschämt, ja. Ja, natürlich. Jetzt lass mich fragen, Hendrik. Hast du denn mit diesem Mädel, ich sag es mal so, diesen auch normalen Sex gehabt, also ohne irgendwelche... Zu Beginn ja, aber es hat mich nie, ich meine, ich bin zwar zum Orgasmus gekommen an Sex, aber es hat mich nie so richtig angetört. Mhm. Also das ist schon so bei dir gepolt, dass richtige sexuelle Leidenschaft verbunden ist nur mit Lebensmitteln. Ja, also das muss immer irgendwas. Ich finde es auch zum Beispiel erotisch, wenn man von dem Körper des anderen isst oder halt so von gewissen Körperteilen halt diese Lebensmittel. Okay, ich verstehe. Ja, okay. Ist es so, dass du immer, wenn du dich selbst befriedigst, das immer mit einem in Verbindung mit einem Lebensmittel tust? Sehr oft. Meistens? Meistens schon, ja. Meistens schon, ne? Und das ist dann Joghurt, Pudding oder irgend so ein Zeug? Ja, irgendwie sowas. Oder halt irgendwelche Früchte oder Also ich will dir mal sagen, dass das bis zu einem gewissen Grade, ich glaube, sehr sogar in der Norm liegt und normal ist, dass das sehr viele Paare machen, dass sie in ihr Sexualspiel so etwas mit einbeziehen. Dass man den anderen mit Honig beträufelt und das ableckt und ihn mit Sekt begießt oder weiß ich was. Oder auch mit Pudding oder so. Ein bisschen kompliziert wird es natürlich, wenn du sagst, ich kann das nur so und ich werde dann nur richtig scharf und ich habe nur richtig Spaß am Sex, wenn ich das mit einbeziehe. Dann wird es ein bisschen bedenklich, finde ich. Weil das ist natürlich verständlich, dass da die Mädels so ein bisschen vielleicht irritiert reagieren. Dass man das ab und zu mal macht, ist völlig normal, finde ich. Ja gut, ich meine, ich habe das natürlich auch schon mal gehört, dass man das mal macht oder so, aber es ist mir wirklich schon so gewesen, dass es mich halt anders nicht wirklich angetönt hat. Also bei uns in der Beziehung bei meiner Freundin damals hat der Sex halt auch schon oft daran gescheitert. Hat es gescheitert, weil kein Joghurt eingekauft worden war vorher. Ja, also es ist jetzt nicht speziell diese Geschichte, aber ich meine überhaupt, weil es halt nicht dabei war. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass mich das halt schon ein bisschen antönt, wenn man dabei ist. Du hast gerade gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du zwei Beziehungen hattest, oder war das erst? Eine Beziehung. Nur eine. Eine Beziehung, ja. Wie lange hat die gehalten? Die hat ein halbes Jahr gehalten. Halbes Jahr. Ist seitdem noch irgendwas gelaufen mit Frauen? Nee, seitdem nicht mehr. Ich habe mich halt ein bisschen zurückgezogen nach dieser Trennung. Mhm. Und habe halt irgendwie Probleme, Kontakte aufzunehmen. Mhm. Also ist es auch kein Sex gelaufen, nicht mal ein One-Night-Stand oder sowas, gar nichts. Mhm. Ist es so, dass sich das richtig so verselbstständigt hat durch seit deiner Kindheit oder seit der Pubertät? Ne? Das ist immer in Verbindung stand, immer Lebensmittel und Erotik und Sexualität. Ist schon schwierig, finde ich, weil du mit Sicherheit nicht auf eine Frau treffen wirst, das sei denn, es wäre ein großer Zufall, die das auch immer mitmacht und das immer auch geil findet. Jetzt ist die Frage, wie weit du an dir selbst vielleicht bereit bist, da auch noch was zu verändern. Oder? Ich würde es gern, wenn ich könnte. Mhm. Aber ich habe es halt schon oft versucht mit mir selber, aber ich meine, ich dachte, vielleicht kannst du mir da einen Tipp geben, wie ich das halt unter einen Hut bringen kann. Ich glaube, dass das ein sehr verzwicktes, sehr tief psychologisch verwobenes Problem ist, was man mit Sicherheit mit einem Tipp hier jetzt nicht lösen kann. Für mich ist erstmal wichtig, wenn du sagst, eigentlich leide ich darunter und ich möchte das auch gerne verändern. Ist das so? Ja, eigentlich schon, ja. Mhm. Also ich leide halt darunter, dass ich ja Probleme habe, Kontakte aufzunehmen dadurch und eigentlich seitdem sehr zurückgezogen lebe. Ja, und die Gefahr besteht halt, dass du dich sehr isolierst und immer weniger Frauen triffst oder vielleicht irgendwann gar keine Frau mehr und ganz eingekapselt in deiner eigenen sexuellen Welt lebst mit deinen Lebensmitteln und die alleine. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, das stimmt schon. Pass auf, Hendrik, ich schlage Folgendes vor. Ich finde, dass du eine Weile mal einige Stunden nicht nur zu einem Psychotherapeuten gehen solltest, sondern zu einem speziellen Sexualtherapeuten. Ja, ich könnte es mal versuchen. So, und ich möchte dir anbieten, dass mein Psychologe, der heute Nacht hier ist, das ist der Peter, dass der mit dir jetzt noch ein paar Worte redet und dir vielleicht auch sogar ein paar Ansprechpartner oder Adressen in deiner Umgebung nennt, wohin du dich wenden kannst. Ja, das wäre sehr nett. Ja, dann leg du mal bitte auf und das heißt, Peter ruft dich gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Fürstin von Turn und Taxis übrigens. Darüber könnten wir uns auch unterhalten morgen. Ist auch eine vielleicht peinliche Person. Nein, nicht vielleicht. Ich finde, sie ist eine peinliche Person, nachdem, was sie sich geleistet hat vor einigen Wochen bei Michel Friedmann. Übrigens Michel Friedmann. Heute war der regierende Bürgermeister von Berlin zu Gast bei ihm in der ARD und ich finde, dass er auch eine peinliche Figur gemacht hat, denn er wusste nicht, wie viele Menschen an der Mauer in Berlin erschossen worden sind von dem SED-Regime. Das müsste er wissen als regierender Bürgermeister. So um die 100, hat er gesagt. Und da hat Michel Friedmann gesagt, 700 und noch etwas waren es. Nadine, 20 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Nadine. Hallo. Deswegen rufst du an. Ja, also ich habe innerhalb von einem Monat 5 Leute verloren. 5 Leute? Ja. Verstorben? Ja. Darunter auch mein Freund. Wir wollten im September heiraten. Werden wen noch? Meine Halbschwester und ihren Freund. Ein guter Kumpel. Und mein Onkel. Erzähl mal von deinem Freund, was ist passiert? Er war mit seinem Kumpel unterwegs, weil wir uns in der Wolle hatten. Ich habe eine Lehrstelle angeboten gekriegt und sollte dafür nach Köln ziehen. Und das wollte er denn nicht, weil bei uns hätten wir uns weniger gesehen als jetzt. Mhm. Er hätte dann die Wohnung für sich alleine erstmal halten müssen. Und das wollte er nicht. Und dann ist er abgehauen und hatten einen Unfall gehabt mit dem LKW. Also er auf dem Motorrad und ein LKW hat ihn mitgezogen. Dabei hat er dann seinen Kopf verloren und war auch sofort tot. Also es ist ein Unfall, ich habe das akustisch nicht verstanden. Es ist ein Unfall geschehen, er war auf dem Motorrad. Ja. Und er hat sich aber nicht selbst, er hat den Unfall nicht selbst verursacht oder bewusst verursacht. Das ist ein Unglück gewesen. Der LKW-Fahrer hat gesagt, das war seine Schuld, weil er auch ein bisschen zu viel drauf hatte. Mhm. Und war dein Freund direkt verstorben an der Unfallstelle? Ja, der Kopf war ja ab. Der war ja nicht mehr an seinem Körper, den haben sie ja später erst gefunden. Der Kopf war ab? Ja. Das habe ich gerade, entschuldige, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Den hat man erst später gefunden, den Kopf? Ja. So heftig war der Aufprall oder das, was da passiert ist. Ja. Das Schlimme ist, die Eltern geben mir ja die Schuld, weil wir uns in der Wolle hatten. Weil ich unbedingt die Leerstelle annehmen wollte. Aber wie absurd. Wie können sie dir denn die Schuld geben? Das war doch ein Verkehrsunfall. Dass er nicht aufmerksam gefahren ist, oder was? Dass ja, dass wir uns halt in der Wolle hatten, wegen Kleinigkeiten halt, wegen der Leerstelle. Ja. Und weil ich halt meinen dicken Kopf durchsetzen wollte. Aber der Schuldige ist doch der LKW-Fahrer, ne? So wie ich das gerade verstanden habe. Ja, der LKW-Fahrer hat ja auch zu den Eltern gesagt, es tut ihnen sehr leid. Und dennoch machen die Eltern dir Vorwürfe? Ja. Ich darf nicht mal zu der Beerdigung kommen. Wann ist die Beerdigung? Die ist nächste Woche. Und wann ist das Unglück passiert? Das ist vor zwei Wochen passiert. Wie kommt es, dass da so eine lange Zeit dazwischen liegt, zwischen dem Unfall und der Beerdigung dann nächste Woche? Ja, weil da noch so ein paar Unklarheiten waren. Und die das erstmal rausfinden wollten. Du darfst nicht zur Beerdigung kommen. Nein. Obwohl ihr wolltet heiraten? Ja. Euch verloben? Wir wollten heiraten im September. Wie lange kanntet ihr euch? Wir waren 2 Jahre zusammen und davon kannten wir uns 5 Jahre. Ja. Ich will dich nochmal fragen, dann hast du gesagt, dass deine Halbschwester auch verstorben ist. Ja. Wann ist das passiert? Das ist am 26.05. passiert. Jetzt auch? Jetzt im letzten Monat? Ja. Also auch vor ein paar Wochen quasi? Ja. Und wie ist das geschehen und warum? Ja, sie hatte Krebs, Leukämie und AIDS. Und AIDS? Ja. Wie alt war sie? 17. Das heißt, sie hat auch eine lange Leidensphase hinter sich gehabt. Ja, leider. Hast du eine nahe oder enge Verbindung zu ihr? Kann man so sagen. Ich wollte immer, dass man ihr hilft. Weil man hat sie ja immer wieder zurückgeholt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, lass sie endlich gehen, weil ihre Mutter, weil sie ist halt nur von meinem Vater und nicht von meiner Mutter. Und ihre Mutter ist ja auch schon tot und ihre Zwillingsschwester. Die sind ja bei ihrer Geburt ums Leben gekommen. Und dann habe ich gesagt, lass sie endlich sterben. Sie will zu ihrer Mutter und zu ihrer Schwester. Das kann man ihr nicht nehmen. Sie hat diesen Wunsch. Respektiert ihn doch endlich. Ja, und ihr Freund, der wollte das dann auch nicht, dass man sie einschärfen lässt, friedlich. Ja, und 3 Tage danach ist er halt auch gestorben. Und die anderen, von denen du erzählt hast, wann sind die verstorben? Die sind eine Woche danach verstorben. Mein Onkel ist 2 Tage danach gestorben. Der war auf dem Campingplatz. Und sein Campingwagen war so ganz in Ordnung, bloß da ist das Gas, also die Gasleitung kaputt gegangen. Und er ist schlafen gegangen und dann ist halt... Das war jetzt auch dann Anfang Juni? Ja. Das ist auch kurze Zeit später. Alles in dieser Zeit jetzt? Ja. Die erste, die verstorben ist, war deine Stiefschwester. Ist ja. In der Reihe. Ja. Kannst du überhaupt noch normal leben? Irgendwas normal tun? Schlafen? Oder irgendwie? Wenn es danach geht, kann ich gar nicht mehr schlafen. In der letzten Woche habe ich, wenn es hochkommt, 5 Stunden geschlafen. Wo bist du? Wo lebst du zurzeit? Bei deinen Eltern? Nein, im Moment bei meinem Bruder. Bei deinem Bruder? Ja, der passt auf mich auf, weil ich bin selbstmordgefährdet, das haben die Ärzte gesagt. Ja. Weil ich bin nach dem Tod meines Verlobten halt ins Krankenhaus gekommen mit einer Überdosis Schlaftabletten. weil ich halt hinterher gehen wollte. Was soll man machen? Ich finde besonders gemein, dass die, dass deine Schwiegereltern in Spe dir in irgendeiner Weise die Schuld zu geben, dir die Schuld geben. Aber man muss ja schuld sein, ich bin halt das schwarze Schaf. Das ist sehr schlimm, finde ich, und das darfst du nicht an dich heranlassen, Nadine. Du bist nicht schuld. Du bist definitiv. Ich bin ja auch nicht schuld, das weiß ich ja. Das sagt ja auch sogar sein Bruder, der ruft ja immer an und sagt, dennoch, Nadine, Kopf hoch. Dennoch tut es weh, wenn man das dann hört. Hattest du denn zu diesen Leuten vorher eigentlich ein ganz gutes Verhältnis? Eigentlich schon. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ausartet, weil ich habe zu denen gesagt, ich weiß, der Streit hätte nicht sein müssen. Ich hätte ja nachlassen können, weil ich hatte ja auch eine Lehrstelle hier im Hart kriegen können. Ja. Bloß ich wollte ja halt da unbedingt hin. Mhm. Eine neue Umgebung bei dem ganzen Scheiß, was hier passiert ist, wäre nicht schlecht gewesen. Los. Jetzt darfst du nicht zur Beerdigung deines Verlobten gehen. Nein. Als du das erfahren hast, haben sie dir das direkt ins Gesicht gesagt oder hat man dir das ausgerichtet? Also ich habe einen Brief vom Gericht gekriegt, dass ich mich bis auf 100 Meter nicht dran nähern darf. Vom Gericht hast du den Brief bekommen? Ja, die haben eine anzwollige Verfügung geholt. Und dann versuche ich dagegen anzukommen, aber in der Zeit schafft man das halt nicht. Weil ich gehe zum Psychologen, da bleibt mir die Zeit gar nicht mehr, um irgendwie da noch Sachen zu klären. Ja, und jetzt will ich gucken, dass ich nach der Beerdigung hingehe. Ja. Weil ich habe ein Gedicht zu ihm geschrieben, das möchte ich da unbedingt drauflegen. Ja. Und Pablo, mich halt nochmal von ihm verabschieden. Ja. Hast du jetzt den Eltern deines Verlobten gegenüber auch richtige Wut und einen Hass auf sie, dass sie dich jetzt so behandeln? Wut nicht, kann ich nicht sagen, aber es verletzt einen doch schon sehr, wenn man nicht auf die Beerdigung des Verlobten gehen darf. Natürlich, natürlich. Und ich verstehe das halt nicht. Ich bin ganz fassungslos, Nadine, bei all dem Unglück, was du erleiden musst im Moment. Du hast so viele Menschen verloren und so viel Unglück erfahren. Also. Du bist in psychologischer Behandlung. Ja. Weil die Ärzte aus Krankenhaus haben mich ja erst in einer psychologischen Klinik gebracht. Weil ich halt selbstmordgefährdet war und dann hat mein Bruder gesagt, komm, ich hol dich da raus. Wie alt ist denn dein Bruder? Mein Bruder ist 26. 26. Und der hat dann gesagt, komm, dann wohnst du erstmal bei mir. Egal, wir kriegen das schon hin. Ja. Und jetzt passt halt meine Schwägerin auf mich auf. Was ist denn mit deinen Eltern? Meine Mutter, die kann nicht, die muss arbeiten, die kriegt auch keinen frei. Und mit meinem Vater habe ich keinen Kontakt. Den will ich auch nicht. Also es war in den letzten Tagen so weit, dass du gesagt hast, ich will auch nicht mehr leben. Ja. Ja. Ich glaube, dass man das Gefühl durchaus verstehen kann, wenn man so geballt das Unglück abbekommt, wie du es abbekommen hast jetzt. Das Schlimme ist ja, die beste Freundin von meiner Schwester liegt jetzt auch im Sterben. Das ist eine Krankenschwesterin und sie hat eine sehr schlimme Lungenentzündung und das nervt dann auch noch, dass das auch noch dazu kommt. Weißt du, Nadine, ich glaube, ich denke immer, wenn man so viel Unglück erfährt, vor allen Dingen, wenn ganz, ganz liebe Menschen verstorben sind, und ich spreche jetzt eigentlich mal über, deine Halbschwester und über deinen Freund, deinen Verlobten, dass einem das vielleicht ein klein wenig weiterhilft, wenn man sich überlegt, wie hätte er es gerne, was ich jetzt tun soll? Oder ich weiß, wie er es hätte. Wie hätte er es denn gerne? Also im Moment habe ich immer das Gefühl, er sitzt neben mir und sagt zu mir, leb weiter. Ja. Und seh zu, dass du dein Leben so machst, wie du es haben willst für uns. Ja. Und später sehen wir uns wieder. Ich warte auf dich. Ja. Und das Gefühl ist ziemlich komisch. Aber ich glaube, das ist ein richtiges Gefühl, ein gutes Gefühl. Er hätte bestimmt nicht gesagt, nimm dir das Leben jetzt. Nein. Nein. Er will das nicht. Mhm. Und das sage ich auch immer zu meinem Bruder, bloß ich will halt zu ihm. Man vermisst ihn ja auch. Mhm. Aber vielleicht kannst du du hast hier schon so viel Kraftanstrengungen aushalten müssen, dass du versuchst, deine Kraft daraus zu ziehen. Aus deiner Vorstellung, was er gerne möchte. Er sitzt neben dir und sagt, leb weiter. Oder er geht neben dir, was du auch machst im Moment. Leb weiter, leb weiter. Das ist jetzt. Ich versuch's ja auch. Ich halte mich damit im Moment aufrecht, dass ich meine Gefühle halt in Gedichte ausdrücke. Mhm. Und halt dann darüber auch nachdenke und mit den Psychologen auch drüber rede. Dann hat man die Kraft dann auch nicht mehr. Ja, es ist im Moment eine unendlich finstere Strecke, die du gehen musst. Mhm. Aber es wird, wenn du jetzt das schaffst, weiterzugehen und wenn du weiter deinen Freund hörst, der sagt, leb und mach, wirst du an einen Punkt kommen, ich bin ganz sicher, Nadine, es ist ja alles noch so unendlich frisch, wirst du an einen Punkt kommen, wo du einigermaßen wirst wieder Fuß fassen können im Leben. Ich glaube schon, dass ich das schaffe. Ja, ich bin auch ganz sicher. Wenn du immer vor Augen hast, was dein Freund, was dein Verlobter gerne würde wollen, der hat dich ja lieb gehabt, der hat dich ja geliebt. Ja. Und er wünscht dir alles Glück dieser Welt und alles Gute dieser Welt. Ja. Das hat er mir schon öfters gesagt. Mhm. Auch wo er gelebt hat, hat er gesagt, egal was passiert, weil ich war halt die erste Freundin von ihm. Mhm. Die es wirklich ernst mit ihm gemeint hat, weil er gehörte zu einer Nazi-Gang. Ich habe ihn da rausgeholt, ich habe ihn von seinen Drogen weggeholt. Mhm. Ich habe mit ihm seine Probleme gelöst und die Eltern haben mit ihm damals nicht gesprochen. Und wo sie dann gesehen haben, es geht aufwärts und sie sind angekrochen gekommen. Mhm. Darum finde ich dafür auch eine Schweinerei. Weißt du, du weißt, wann die Beerdigung sein wird nächste Woche. Ja. Dann sei einfach zu dieser Stunde sehr, sehr ganz besonders in Gedanken bei ihm. Das soll ich schon so bisher jeden Tag. Ja, vielleicht dann noch ganz besonders, dass du dich auch vielleicht konzentrierst und denkst an die Beerdigung. Und dann lass dich überhaupt nicht verletzen, lass es gar nicht an dich heran, dass die Eltern so ungerecht zu dir sind. Und gehe und besuche ihn einen Tag später und lege deine Blumen hin und deinen Brief hin. Ich werde da mit seinem Kumpel hingehen, das habe ich mir geschworen. Mhm. Weil sein Kumpel, der leidet auch sehr darunter, weil sie dürfen ja alle nicht hin. Ja, ja. Und dann haben wir halt beschlossen, dass wir Luftballons mit Gas füllen. Ja. Und da auch ein paar Karten dran machen und sie in die Luft jagen. Mhm. Und halt mein Gesicht da hinlegen. Mhm. Ja, so macht das. Ja, wir auch. Liebe Nadine, ich möchte, dass du mit meinem, du hast zwar einen Psychologen im Moment, aber ich glaube, das kann gar nicht schaden, wenn man ganz viel redet in deiner Situation, in deiner Lage jetzt. Ich habe auch einen sehr netten Psychologen hier heute Nacht wieder. Mhm. Dass du dich mit dem Peter, so heißt er, noch eine Weile unterhältst, jetzt im Anschluss an unser Gespräch. Ja. Ich sage dir von meiner Seite aus nochmal, dass es mir unsagbar leid tut, unendlich leid tut, was dir passiert ist. Danke. Und hab immer deinen Freund vor Augen, was er dir sagt. Das ist genau das Richtige. Das werde ich auch. Ja. Leg mal auf, der Peter ruft dich gleich an. Ja, und ich soll dich noch schön grüßen von meinem Bruder. Dankeschön, vielen Dank. Und dann wollte ich noch was zu der Natalie sagen. Die Probleme hatte ich auch mit meinem Freund, wo wir die erste Zeit zusammen waren mit der sexuellen Sache. Mhm. Sie sollte ihn wirklich drauf ansprechen und ihre Wünsche äußern. Mhm. Dann wird alles einfacher. Genau. Da weiß schon, was sie will und sie weiß, was er will. Genau. Und das ist eigentlich alles. Ja. Schön und nett, dass du es auch noch mal gesagt hast dann. An die Adresse von Natalie. Wir legen auf, das heißt, du legst auf und wir rufen dich an. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Wir machen eine ganz kleine Pause, 1.34 Uhr. We'll be right back. auf die Sekunde 1.35 Uhr ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht freie Themennacht. Und das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Morgen haben wir ein festes Thema, die ganze Stunde über, und da geht es um peinliche Personen. Ich möchte morgen mit euch reden über Personen, die ihr peinlich findet. Das können Leute sein aus eurem privaten Umfeld, die sich vielleicht irgendwie doof benehmen, peinlich benehmen eben. Aber wir können auch über Personen reden, über öffentliche, über prominente Persönlichkeiten, die ihr peinlich findet. Und wir können vielleicht darüber streiten. Ich finde sie vielleicht nicht peinlich, oder ich nenne Personen und ihr findet sie nicht peinlich, wie auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Oliver. Und Oliver ist 17 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Hallo, Oliver. Ich muss zu deiner Vorgängerin freuen, das hat mich ja schon mitgenommen. Also das ist ja gerade nicht so schön, ne? Ja. Das Leben geht weiter, kann ich hier nur sagen. Und ja, was sie da sagte von wegen mit, dass sie das Gefühl hat, dass er bei ihr ist. Und da, das kann ich hier auch von mir aus sagen, daran glaube ich ganz fest, dass es eigentlich nach dem Leben weitergeht. Also damit kann ich sie versuchen, nur zu beruhigen und ihr eigentlich alles Gute zu wünschen. Ja, sehr, sehr nett von dir, Oliver. Vielen Dank. Jetzt komme ich aber zu meinem Thema. Ja, bitte. Von gestern noch. Du hast ja gestern das Thema Sex hat mein Leben zerstört. Ja. Genau, ich bin 17 Jahre alt, wie gesagt, und ich werde jetzt schon Vater. Du wirst schon Vater mit 17 Jahren? Ja. Aber du hieß das Thema ja gestern, Sex hat mein Leben zerstört. Ja, also... Das klingt ja nicht so positiv, wenn du sagst, ich werde jetzt Vater. Nee, das ist für mein Alter ist das noch ein bisschen früh. Ne? Ich würde sagen, damit ist meine Jugend vorbei. Wie ist es denn dazu gekommen? In der sechsten Woche, aber... Wie, in der sechsten Woche? Ja, sie ist in der sechsten Woche. Ja, ist es deine Freundin? Ja, wir sind jetzt seit einem halben Jahr allerdings erst zusammen, also es ging alles ziemlich schnell wohl, aber... Ja. Ja, okay, das war wohl nicht geplant, das Kind, so viel ist klar. Wie ist es denn passiert dazu? Wie ist es dazu gekommen? Ja, sie hat angeblich die Pille wohl genommen, aber das kann ja wohl nicht so ganz hinhauen, ne? Das weiß ich ja nicht, aber ich gehe davon aus, dass du sie gefragt hast und sie hat doch sicher irgendwie dir das erklärt, oder? Nee, sie kam einfach ganz auf mich prompt zu, jetzt vor ein paar Tagen, vor 4 Tagen, und sagte zu mir, ich bin schwanger. Mhm. Ist sie auch erst 16, 17? Sie ist auch erst 17, 17 Jahre alt. September 18. Mhm. Ja. Sie ist schwanger und dann hast du gefragt, ja, wie kann das denn sein? Was hat sie darauf geantwortet? Ja, ist nun mal passiert. Mhm. Ich so, ich denke, du nimmst die Pille. Ja, habe ich schon, aber trotzdem, es kann ja mal passieren. Mhm. Das passt vorne und hinten nicht, finde ich. Und ich weiß nicht, wie meine Mutter darauf reagiert. Ich liebe meiner Mutter, die ist Alkoholikerin. Mhm. Das kann ich dir nicht sagen, die wird mich auch rausschmeißen. Mhm. Und dann wird sie wahrscheinlich 4 Flaschen Wodka am Tag trinken. Ja. In der sechsten Woche, sagst du, ist die Freundin. Ich höre jetzt daraus, dass eure Beziehung, eure Freundschaft dadurch jetzt auch ziemlich leidet oder wenn nicht gar kaputt gegangen ist, oder? Nee, kaputt gegangen ist sie nicht und das wird sie auch nicht. Aber du bist ja recht sauer. Ja, ich war eigentlich jetzt noch, ja, gestern war es noch schlimmer, aber jetzt habe ich mich also heute noch mit einem guten Freund darüber unterhalten. Mhm. Also du bist jetzt der Zweite, sag ich mal, ja, und jetzt halt die Millionen Zuschauer, die zuhören, wissen jetzt auch Bescheid. Ja, aber es klang gerade schon doch recht sauer und entsetzt, dass das alles so ist. Ja, also ich bin erschrocken noch, sag ich mal, das sitzt in den Knochen, ne? Weil ich bin 17. Ich stell dir das vor. Die Freundin will das Kind auf jeden Fall haben. Ja. Wie ist denn deine? Ich eigentlich auch, weil von Abtreibung halte ich nichts, weil das ist Mord in meinen Augen. Wenn man sagt, ja, also das hat auch ein Kollege von dir gesagt, bis zur 12. Woche kann man ja noch abtreiben. Aber ich nicht. Davon halte ich überhaupt nicht, Sie auch nicht. Gut, dann ist die Position ja eigentlich klar. Natürlich, du bist noch sehr jung, sie ist auch sehr jung. Aber nun habt ihr es gemacht, nun müsst ihr auch gemeinsam Verantwortung dafür tragen, was ihr gemacht habt. Ne? Ja. Das bedeutet, dass du natürlich auch deiner Mutter, auch wenn das sehr problematisch ist, wenn sie Alkoholikerin ist, musst du ihr das sagen. Sie wird es ja aber kurz oder lang wird es ja erfahren. Das kannst du jetzt nicht verheimlichen. Und ihr müsst halt ein Modell finden, wie ihr leben werdet, wie das alles funktionieren wird. Hat sie es denn ihren Eltern schon gesagt? Das weiß ich nicht. Das hat sie mir nicht gesagt. Aber für ein Liebespaar redet ihr eigentlich recht wenig miteinander, habe ich den Eindruck. Ja, jetzt über diese Situation, ja, da hast du recht. Da ist wohl geht einiges ziemlich im Bach runter, finde ich. Aber sie hat mir mal gesagt, wenn irgendwie sowas passieren sollte, dann wären ihre Eltern wohl auch hinter uns. Also ich komme mit ihren Eltern eigentlich auch ganz gut aus. Seit wann weißt du das denn jetzt, dass sie schwanger ist? Ja, seit 4 Tagen. Seit 4 Tagen? Ja. Und in den letzten 4 Tagen habt ihr euch jeden Tag gesehen, ihr beiden? Oder wie? Nee, jetzt haben wir uns halt eben nicht mehr gesehen, nur telefoniert. Wie nur telefoniert? Sie hat es dir am Telefon gesagt und das war's dann? Nein, nein, wir haben uns schon gesehen. Wir haben uns schon gesehen. Am Freitag ist das passiert. Am Freitag hat sie mir das gesagt. Und also da ist noch nicht irgendwas erzählt worden, dass sie mit den Eltern gesprochen hat oder dass ihr, wie es nun weitergeht. Das nicht? Nee, ich war erstmal ziemlich geschockt und sie hat mir auch nicht das Ultraschallbild gezeigt. Das wollte sie mir ja nicht zeigen, weil sie es angeblich nicht bei hatte. Also eigentlich finde ich sowas blöde. Ultraschall nach 6 Wochen? Geht das schon? Hab ich keine Ahnung. Habe ich auch überhaupt keine Ahnung. Ja. Ich hab sie danach gefragt, das habe ich jetzt nicht mit. So, Oliver, jetzt steht ja zuallererst mal an, dass ihr beiden, ihr seid jetzt Vater und Mutter in einigen Monaten, in 9 Monaten. Ja. Dass ihr euch mal richtig zusammensetzt. Ich meine, so jung seid ihr auch nicht, werdet bald 18, junge erwachsene Menschen. Jetzt müsst ihr mal euch überlegen, wie das Leben weitergeht. Wo wird das Kind aufwachsen? Wie sieht die Finanzierung aus? Wie sehen eure Pläne aus mit Ausbildung? Und es gibt ja 1000 Fragen zu klären. Ausbildungsstelle habe ich auf dem 1.8., also so ist ja nicht. Ja, das ist ja auch alles schön, aber du musst doch jetzt mit deiner Freundin reden, Mensch. Und sie ja eigentlich auch, aber sie hat gesagt, sie macht die Ausbildung jetzt nicht, sie fängt sie jetzt nicht an. Ja, wie auch immer, ihr müsst jetzt miteinander sprechen, Mann. Ihr könnt doch nicht einfach jetzt 4 Tage so verstreichen lassen, mal ein bisschen telefonieren. Und es ist doch nun eine ganz, ganz neue Situation eingetreten. Und das muss natürlich mit den Eltern gesprochen werden, mit ihren Eltern auch. Wie geht das jetzt weiter in den nächsten Monaten? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe auch soweit, ich habe bei ihm nur gesagt, wie gesagt, mit einem guten Freund darüber gesprochen, mit dem Pias. Und der konnte mir auch nicht mehr sagen, als das, was du mir jetzt sagst. Ja, deswegen solltest du dich mit deiner Freundin zusammensetzen und womöglich am besten auch mit den Eltern der Freundin. Die müssen ja, die haben ja... Freundin, mit Anja sich zusammensetzen, das ist ja nicht das Problem, ne? Aber das Problem mit meiner Mutter. Ja, wie stehen denn die Eltern der Freundin dazu? Wenn die es erfahren. Wenn die es erfahren, wie ist deine Einschätzung, so meine ich das ja. Ich denke mal, die werden es auch erst... Jetzt ist die Leitung völlig weggekracht. Oliver? Schade. Wir versuchen mal den Oliver nochmal zu erreichen, dann kann der Peter nochmal ein paar Worte mit ihm reden. Ah, immer diese Handyleitung. Mann, Anja, 19 Jahre, hoffentlich nicht auf Handy. Hallo? Hallo. Das ist keine Handyleitung, stimmt's? Nein, das ist keine Handyleitung. Das ist doch gleich angenehmer. Ja, ich wollte noch was sagen zu dem Mädchen, was jetzt vorhin war mit den, die ganz viele Menschen verloren hat. Ja. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und dass sie es schafft, irgendwie noch die richtige Bahn im Leben nochmal zu finden. Sehr nett von dir. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Also das fand ich schon ziemlich hart. Es ist unglaublich, wie manche Menschen vom Leid getroffen werden. Ne? Ja, das tat mir total leid. Und dass so ein junges Mädchen, die Nadine, 20 Jahre war sie alt, ist sie alt, dass sie, was sie aushalten muss im Moment. Ja, also ich finde, da ist das Anfang, am Anfang des Lebens eigentlich schon das Leben fast unglaublich. Zu Ende. Und so schlimme Sachen. Ja, und dann auch noch so, dass der Kopf abgerissen war von ihrem Freund. Wenn man sich das dann auch vorstellt. Und ja, also jetzt zu meinem Thema. Anja, genau, zu dir. Ja, ein bisschen blöd. Das Thema ist auch so ein bisschen peinlich irgendwie und ein bisschen sehr kompliziert. Und zwar habe ich eine sehr gute Freundin, den Namen nenne ich jetzt nicht, weil sonst ist es ein bisschen blöd, wenn das ihr nicht meint hört oder so. Eine sehr, sehr gute Freundin, mit der hatte ich schon früher eine sehr gute Freundschaft und die ist dann kurz auseinandergegangen und dann sind wir aber irgendwann wieder so zusammengekommen. Ist halt aber keine Beziehung, sondern halt so eine Freundschaft nur. Wir hatten auch mal was miteinander. Ach so. Ja, und das ist aber geklärt gewesen dann und jetzt ist sie auch in einer anderen Beziehung mit einer anderen guten Freundin von mir, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Ach, sie ist in einer lesbischen Beziehung? Ja. Bist du auch lesbisch? Nein, ich bin nicht lesbisch. Du bist nicht lesbisch? Ich bin ja ganz, ganz leicht bi angehaucht, aber eigentlich ist so, im Moment bin ich auch verliebt in einen jungen Mann, den ich bei der Arbeit kennengelernt habe und das ist aber alles noch ganz... hypothetisch. Naja, auf jeden Fall, meine Freundin, die ist jetzt halt in dieser lesbischen Beziehung und hat vor 2 Tagen bei mir geschlafen, bei nicht mit mir. Und naja, dann haben wir uns halt, also wir können sehr gut über Sex reden und sie erzählt mir auch immer so ganz viele Sachen, die sie halt mit ihrer Freundin macht und so, weil wir einfach eine sehr gute Beziehung haben, sehr offen, also zum Sprechen. Und dann haben wir halt auch über Selbstbefriedigung gesprochen, haben wir auch schon öfter gemacht und dann meinte sie irgendwann, boah, und ich kann mich jetzt fast nicht mehr zurückhalten und naja, dann haben wir uns beide selbst befriedigt, aber es war also bei beiden die Decke drüber und wir haben auch nicht irgendwie uns dabei angeguckt oder so, es hat keiner was gesehen. Die Decke war drüber? Ja. aber wir konnten das halt auch schon hören und wir wussten halt auch, was da abgeht. Und ihr habt nebeneinander in einem im größeren Bett gelegen, oder? Nee, das war also, ich habe oben im Bett gelegen und sie halt unten auf so einer Matratze. Ach so, also wir haben uns auch gar nicht angefasst oder geküsst oder so. Also sie meinte auch so vorher, dass das ist doch kein Fremdgehen. Da sagte ich, ach, musst du selber wissen. Also ich betrachte das auch nicht unbedingt als Fremdgehen, weil ja kein Körperkontakt war. Naja, jetzt hat sie halt am nächsten Morgen total schlechtes Gewissen gehabt, ihrer Freundin gegenüber, hat das dann auch wohl mit ihrer Freundin besprochen. Ich habe sie heute halt auch nochmal angerufen. Und dann war sie halt erst total abweisend heute Morgen und hat dann so gesagt, ja, sie hätte noch was zu erledigen und hat dann halt auch das Gespräch relativ schnell abgebrochen. Deine Freundin jetzt, nicht die Freundin der Freundin? Ja, nee, meine Freundin. Deine Freundin, Ja, weil ich wollte sie einfach nochmal so anrufen, weil ich im Moment auch selber so ein paar, naja, Wehwehchen habe. Naja, und dann hat sie halt das Gespräch ziemlich schnell abgebrochen. Und heute Nachmittag habe ich sie dann nochmal angerufen, beziehungsweise heute Abend auf dem Handy. Und dann war sie wohl auf einer Fete irgendwo und hat dann so gesagt, ja, ihre Freundin möchte auch nochmal mit mir sprechen wegen dieser Geschichte. Und ich meine, das ist zwar eine gute Freundin von mir, da habe ich sie gefragt, warum die mich denn nicht anruft. Ja, da wäre wohl irgendwas und so. Und sie hat das, also dass sie das jetzt ihr erzählt hat, finde ich ja noch ganz in Ordnung. Aber ich habe Angst, dass das dann halt noch irgendwie weiter rumgeht. So, ja, die hat mit meiner Freundin zusammen im Bett gelegen und onaniert und so. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Das ist das Problem. Ja, weil vor allen Dingen, das ist, geht dann ja auch schon wieder so ein bisschen in die lesbische Richtung. Und ich bin halt also im Moment überhaupt nicht so in die Richtung veranlagt. Ja, aber... Sagen wir mal so, was wäre denn Schlimmes daran, wenn die das jetzt irgendwie rumerzählen würden? Ja. Kannst du nicht auf dem Standpunkt stehen, oh Gott, ja, mir ist das shit egal. Ja, was heißt shit egal? Ich meine, wenn ich mich selbst befriedige, dann ist das irgendwie meine Sache und das geht irgendwie kein anderer. Du hast völlig recht, das ist schon ein Vertrauensbruch, finde ich, dass deine Freundin dann... Ja, also nur gut, man kann ja verstehen, dass es ihrer Partnerin erzählt. Ne? Wobei, das hätte auch nicht sein müssen. Es ist so Larifari eigentlich. Ne? Ja, ja. Das muss man gar nicht an die große Glocke hängen. Aber nur hat sie es erzählt. Und du hast die Sorge, dass diese Partnerin von deiner Freundin das auch noch anderen Frauen oder anderen Leuten erzählt. Ja, oder dass halt meine gute Freundin, dass sie das auch noch irgendwie so weiter austritt bei irgendwem. Aber wenn es deine gute Freundin ist und wenn ihr euch so gut kennt, kann man denn da nicht einfach anrufen und sagen, pass mal auf, mir ist es peinlich, haltet mir jetzt gefälligst den Mund. Dass ihr beide das jetzt wisst, ist ja okay. Aber nur ist auch Schluss. Das ist ja eine ganz intime Angelegenheit. Kannst du das nicht so regeln? Nein, ich wollte also nochmal mit ihr darüber sprechen. Sie sagte auch so, ja, lass uns nochmal drüber sprechen. Aber ich weiß jetzt auch nicht irgendwie, weil sie so komisch reagiert hatte halt. Weil ich hatte sie halt, wie gesagt, heute Morgen schon mal angerufen. Und dann war sie schon so komisch und habe ich mir schon gedacht, dass das so aufgrund dieser Sache halt jetzt war. Dann habe ich gefragt, hat das irgendwas mit mir zu tun? Ja, weiß ich nicht und so weiter. Und sie macht da halt so ein bisschen dicht. Und ich habe halt Angst, dass sie halt, dass ihr das peinlich ist, mit mir darüber zu sprechen, dass sie anstattdessen mit anderen Leuten drüber spricht. Halte ich auch unter Umständen für möglich. Aber ich denke, dass das doch möglich sein muss, dass du sie an die Strippe kriegst und sagst, pass auf, ich möchte jetzt 5 Minuten mit dir reden. So und so, mir ist es peinlich, wir können gerne das alles nochmal durchquatschen, aber halt du den Mund und bitte auch deine Partnerin den Mund zu halten. Mehr kannst du ja nicht machen. Ja. Aber das würde ich an deiner Stelle, wenn du so Sorgen hast, auch tun. Ja, Anja, und wenn, dann ist es auch egal, wenn sie es irgendwo rausträgt. Mein Gott nochmal, wir machen es doch alle. Ja, wir machen so alles, ist völlig wurscht. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ich meine, die wenigsten geben es zu. Ja, wir machen so alle. Und du bist in keiner Beziehung im Moment. Du brauchst dir gar keinen Vorwurf machen. Du bist ja in keinerlei Weise irgendjemand fremdgegangen oder verletzt damit jemanden. Dann wiederum wirft das ein schlechtes Licht auf eure Freundschaft, finde ich. Und da würde ich Konsequenzen rausziehen an deiner Stelle. Ja, das ist halt aber bei mir noch so ein bisschen schwierig im Moment, weil sie ist sozusagen im Moment meine einzige Freundin, weil... Ich kürze es jetzt ganz doll ab. Ich hatte jetzt ein Jahr lang eine sehr gute beste Freundin und die hat mich total hintergangen. Das habe ich jetzt vor kurzem erst mitbekommen und da ist halt alles niedergebrochen. Die hat noch alle Freundinnen mit weggezogen, die ich sonst noch hatte. Ich habe jetzt halt noch sehr wenige gute Bekannte und Freundinnen und sie ist halt eine meiner besten. Und normalerweise kann ich mit ihr auch über alles reden. Nur jetzt halt. So, das muss jetzt auch möglich sein. Und wenn das nicht möglich ist, dann kriegt diese Freundschaft eben einen Riss. Dann sagt das ja auch was über diese Frau auch aus, ne? Finde ich. Und so bitter es dann auch für dich ist, dann verlierst du da halt auch eine gute Freundin wieder. Aber versuch da erstmal mit ihr zu reden. Vielleicht haben die auch einfach Knatsch zwischen miteinander, dass es ihre Liebe irritiert. Ich bin immer so ein bisschen, ich sag immer jetzt scherzhaft, ihr blöden Lesben, aber das meine ich natürlich nicht ernst. Also so, weil halt die sind beide, also so scherzhaft immer eifersüchtig. Der eine haut mir dann schon mal auf den Po und sagt, ja, wir treffen uns dann demnächst mal auch alleine. Also ist halt nur so scherzhaft gemeint. Dann sagt die andere gleich wieder, was hat sie zu dir gesagt? Also das ist alles immer nur so im Scherzhaften. Dann ist das halt immer mit diesem Vielleicht kannst du es ja wirklich mit einem klaren Wort, mit einem Anruf lösen morgen. Mhm. Ja, also ich werde, glaube ich, nochmal mit beiden sprechen. Oder so, am allerbesten wäre das, ja. Ja, dass jetzt die andere, also nicht meine beste Freundin, sage ich jetzt mal, dass ihre Partnerin mich halt für das auch verantwortlich macht und den Schuh will ich mir aber auch nicht anziehen. Ja. Also, ich würde jetzt an deiner Stelle daraus lernen, du masturbierst jetzt nicht mehr mit Frauen zusammen. Ne? Auch nicht unter der Bettdecke und so. Ja, okay, das werde ich tun. Ich wollte nochmal sagen, ganz, ganz großes Lob an deine Sendung. Ich gucke die, so viel ich Zeit habe immer, wenn ich morgens nicht früh raus muss. Dankeschön, Anja. Und ich finde es wirklich ganz klasse, wie du anderen Menschen Ratschläge gibst. Ich versuche das auch immer so ein bisschen, naja, nicht nachzuahmen, aber ich versuche immer so anderen Menschen Rat zu geben. Und wenn ich meistens außen vor stehe, klappt das auch besser, als wenn man selber drin ist. Genau, so ist es ja. Jetzt brauchte ich mal einen Rat von dir. Und ich hoffe, dass ich das Richtige gesagt habe. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Anja, alles Gute. Ja, dir auch. Wiederhören. Alles Gute. Danke, tschüss. Tschüss. Wolfgang, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Wolfgang, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, tja, belanglos, mehr oder weniger. Ich sag mal, ich bin seit dem 28.12. mit drei Kindern alleine. Ja, das ist nicht belanglos, ne? Ja, ich sag mal, die Vorrednerin gerade, Freunde, siehst du daran in der Not, was dann unterm Strich bleibt, sind wirklich Freunde. Hast du noch Freunde? Ja, ein Kumpel. Ein Kumpel. Drei Kinder hast du? Ich habe drei Kinder. Wie alt sind die? 5, 11 und 14 Jahre hat meine Tochter am 30. Mai. 5, 11, 14. Warum ist deine Frau, die Mutter der Kinder, weg? Die ist nicht weg. Ja, ich sag mal, die ist einfach aus dem Leben. Meine Frau ist verstorben am 14. Ach so. Ach so, ich dachte, sie hätte dich verlassen. Naja, am 14.12. ist sie in Koma gefahren. Mhm. Ich war unterwegs, ich war nicht zu Hause und dann rief meine ältere Tochter mich an und sagt, Papa, komm nach Hause. War deine Frau schon vorher erkrankt, schwer erkrankt? Gab es da Anzeichen, dass irgendetwas vielleicht ansteht, eine schlimmere Erkrankung? Nee, gar nicht. Gar nicht, das kam von heute auf morgen? Ja. Ja, also, Moment. Was machst du vom Beruf, Wolfgang? Ich bin Berufskraftfahrer. Ja? Ja, und bist ich bin du jetzt seitdem nicht mehr im Beruf. Und warst du früher so die ganze Woche unterwegs, oder? Nee, ich war jeden Abend zu Hause. Jeden Abend zu Hause. Ja, ich war jeden Abend zu Hause. Und dann kam der Anruf von der Ältesten, von der 14-Jährigen. Ja, richtig. Und hat gesagt, die Papa, die Mama atmet nicht mehr, komm nach Hause. War denn da schon ein Arzt in der Wohnung? Ja, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, waren die Notärzte schon da. Ja, und ich hab dann vertraut, meine Frau hat nicht mit mir ärzten wollen. Ich hab nicht verstanden, Wolfgang. Ich hab dann betreut, dass meine Frau nichts mit mir ärzten hat. In dem Moment, wie ich zu Hause war, hatte meine Frau Herzstillstand. Mhm. Ach so, und die haben vermutet, dass ihr Herz krank ist, richtig. Oder so. Und ich sagte, meine Frau ist seit 14 Tagen am Klagen über Kopfschmerzen. Mhm. Und also ja, eigentlich hat ihr Herz einfach aufgehört zu schlagen. Ja, richtig. Sie ist auf dem Klo und musste sich übergeben. Und daran ist dieses Aneurysma geplatzt im Kopf. Ja. Wie alt ist deine Frau geworden? Ist am 2. November 36 geworden. Ja. Das war jetzt am 14. Dezember, ne, als das geschehen ist, hast du gerade gesagt. Ja. Nun sind einige Monate vergangen, ein halbes Jahr vergangen. Wie hast du dich jetzt mit der Situation zurechtgefunden? Kann man das sagen schon? Nein, wahrscheinlich nicht. Absolut scheiße. Hm. Absolut scheiße. Du hast deinen Beruf aufgegeben? Wegen der Kinder? Ja. Geht das denn finanziell? Ja. Das Ganze finanziell, das zieht mich so in den Keller. Hm. Du lebst jetzt vom Sozialamt wahrscheinlich. Nee, ist negativ. Bitte? Ich bin seitdem am Krankfeiern. Mhm. Weil ich möchte arbeiten, aber das Jugendamt sagt, wenn ich meine Arbeit aufnehme. Und zwar, ich habe nachts um 3 Uhr angefangen. Mhm. Das Jugendamt sagt in dem Sinne, nehme ich meine Arbeit auf. Ja, sowieso, dann nehmen wir ihnen die Kinder weg. Ja, weil die davon ausgehen, dass du da nicht genug Zeit hast für die richtig. Kinder. Richtig. Ja. Und ich meine, diese Sache, die hatte ich schon gehabt, vor 8 Wochen. Da bin ich so explodiert hier, weil man sagt, das deutsche Netz, das soziale Netz, das würde so stimmen. Mhm. für uns Deutschen tut man richtig herzlich weh hier. Mhm. Ganz ehrlich. Mhm. Ich habe mir diese Lage nicht ausgesucht. Und also im Klartext, du würdest gerne arbeiten, ja. Und du meinst, wenn du das geschickt machst, dass du alles beides unter einen Hut kriegst. Ich kann es nicht. Ich kann es machen, wie ich will, Domian. Aber ich sag mal, ein deutsches Sprichwort sagt immer, ich kann mich drehen und wenden, wie ich will, der Arsch bleibt immer hin. Das heißt, was für eine Perspektive hast du? Die Perspektive ist, dass du vom Sozialamt leben wirst müssen. Ja, richtig. Dass du nicht arbeiten kannst und dann... Was habe ich vom Amt? Was habe ich vom Amt? Die gute Sachbearbeiterin, die hier am Amt sitzt, die hat mir vor 12 Wochen... ich sag jetzt mal ganz ehrlich, Frau van Loo... Nee, sag mal den Namen nicht, das bringt doch, aber das ist Kult. Die sagt zu mir... Bei Vater von 3 Kindern, ja sowieso, hier haben sie 104 Mark und 12 Pfennig, sehen Sie zu, wie Sie klarkommen. Da habe ich gesagt, gute Frau, nehmen Sie diesen Scheck, rollen Sie sich den ein und führen Sie sich den irgendwo hin. Gut, aber die Frau, die kann es ja selbst auch nicht entscheiden. Ja, aber die Gesetze sind dann halt so beschissen. Das deutsche Gesetz, was wir haben, ist was für ein Arsch, du mir. Wolfgang, sag mir mal bitte, wie deine 3 Kinder, die ja nun alle schon durchaus das alles begreifen können, auch die, das 5-jährige Kind, wie haben die das denn aufgenommen, den plötzlichen Tod der so jungen Mutter? Meine Tochter ist 14, die redet da überhaupt nicht drüber. Die ist ganz verstockt, komme ich nicht dran. Die redet auch gar nicht darüber. Und das kleine Kind, das ist 5 Jahre, sagst du, ne? Ist das ein Mädel oder ein Junge? Mädchen. Ja. Redet das kleine Kind denn eher darüber und fragt dich schon mal, was es denn und weint und dass du dich mit ihm unterhalten kannst? Ja. Schon eher. Ja, ich. Wolfgang, jetzt bist du mit den Kindern die ganzen Monate alleine so zu Hause. Du sagst, die Freunde sind alle weg, es ist ein Kumpel noch da. Gibt es niemanden aus der Familie, der dir so ein bisschen beisteht? Verwandte? Kein. Keiner. Du musst alles alleine stemmen. Jo. Und vorher gab es viele Leute, die immer bei euch waren und mit denen ihr so was unternommen habt und geredet habt? Es waren die Schwiegereltern da. Es war die Schwester von meiner Frau da. Und jetzt ist niemand mehr. Und auch die Schwester von deiner Frau kümmert sich auch nicht um euch? Ach, gar nichts. Und auch die Schwiegereltern, das sind ja nur ihre Enkel, die kümmern sich. Nein, die haben mich am wenigsten. Die haben gesagt, ich hätte mich besser totfahren können. Dass meine Frau verstorben ist, aber. Das kann man ja eigentlich gar nicht glauben, wie schlimm Menschen reagieren können. Gerade nächste Verwandte, wo jetzt die Hilfe am nötigsten wäre von ihnen, dass sie dir unter die Arme greifen. Was machst du den ganzen Tag über? Ja, was mache ich den ganzen Tag? Den Haushalt. Ich habe jetzt, ich sag jetzt mal ganz krass, wie es wirklich ist. Und zwar habe ich von dem Radiosender hier in Essen habe ich die Wohnung hier gekriegt, die umgezogen und die haben sich dafür stark gemacht. Das ist aber toll. Ja, und möchte ich auch mal einen wirklichen mein recht herzlich Dankeschön aussprechen. Wie heißt denn der Radiosender? Das können wir auch. Radio Essen ist das. Radio Essen, ja. Die haben sich dafür stark gemacht, dass ich aus die Wohnung rausgekommen bin, wo meine Frau ihren Schmerzen erlag. Und bin aus dieser Wohnung raus. Also ihr habt jetzt eine ganz andere Umgebung als die vorher. Ich wohne zwar im gleichen Ort, aber in einer anderen Straße und ich meine, die Kinder sind seitdem ganz anders. Die sind größer und was denke ich, was nicht alles. Sag mal, das 11-jährige Kind und die 14-jährige Tochter, funktioniert das denn in der Schule oder machen die da auch ganz dicht? Nee, Schule ist wirklich, das ist aufarbeiten, zumachen, aber aufarbeiten alles. Und verarbeiten. Die vergraben sich in Arbeit und nur nicht über der Mutter reden. Vater, bloß nicht über der Mutter reden. Das tut alles so weh. Lieber Wolfgang, du hörst es vielleicht im Hintergrund, dass jetzt meine Sendung zu Ende ist und wir sind gleich hier weg vom Fernsehen und vom Radio. Leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, in ein paar Minuten. Okay. Bis gleich. Tschüss, Wolfgang. In der Technik, heute Nacht Leo Scholten und morgen haben wir ein Thema. Ich habe es ja gerade schon ein paar Mal gesagt, das Thema heißt peinliche Personen, peinliche Persönlichkeiten. Ich möchte mich mit euch unterhalten über Leute, die ihr peinlich findet aus eurem privaten Umfeld oder vielleicht auch prominente Persönlichkeiten, wo ihr die Nase rümpft und sagt, das ist einfach mega peinlich. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen und um 1 sind wir da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen.